Wenn ich wieder einmal pleite bin, sei mir nicht böse, mein Schatz, hoffen wir, dass ich nur heute bin. Die Liebe ist ja so groß, heute träumen wir vom großen Los, von etwas Fröhlichkeit und etwas Ewigkeit. Die Liebe ist ja so groß, morgen kommt vielleicht das große Los. Drum sei nicht böse und gib mir ganz schnell noch einen Kuss. Ganz schnell noch einen Kuss.